Genau heute vor 60 Jahren war der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. In dieser Zeit spielt die Geschichte der Reise gegen den Wind. Bernd ist 12 Jahre alt. Seine Eltern sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. Seitdem kümmert sich seine Tante Carla Orlowski um ihn, den sie zärtlich Primel nennt. Und jetzt, kurz nach dem Ende des Kriegs, sind Primel, also Bernd, und seine Tante auf der Flucht. Bisher hatten sie als Deutsche im tschechischen Brünn gewohnt, aber das ging jetzt nicht mehr. Die Deutschen mussten Brünn verlassen, weil die Russen Hitler besiegt hatten und weil die Tschechen nun ihr Land für sich allein haben wollten, obwohl die Deutschen seit einer Ewigkeit gemeinsam mit den Tschechen gelebt hatten. Von Brünn gelang ihnen die Flucht nach dem österreichischen Ort Lahr an der Thale, nicht weit von der tschechischen Grenze entfernt. Da warten sie nun auf einen Zug, der sie weiterbringt. Aber viel, sehr viel ist in Europa durch den Krieg zerstört und deswegen fahren kaum noch Züge. Herr Huber, der Stationsvorsteher des kleinen Bahnhofs von Lahr, vertröstet sie und andere Flüchtlinge immer wieder auf den Zug, der doch bestimmt irgendwann kommen muss. Bis dahin heißt es eben warten. In einer Kellerküche des Roten Kreuzes bekommen die Flüchtlinge Essen von Frau Trübner. Eine einfache Unterkunft gibt es für die meisten auch, für Bernd und seine Tante bei Frau Pluha. Bei einem Spaziergang läuft ihm ein Hund zu und er freundet sich mit zwei einheimischen Kindern an, mit Leni und Poldi. Bernd begann sich in Lahr einzurichten. Er hatte in Hundi einen Begleiter, in Poldi und Leni Freunde gefunden und die Bekanntschaft mit dem fabelhaften Herrn Meier versprach noch eine Menge Abenteuer. Der fabelhafte Herr Meier, dass der wirklich so fabelhaft ist, glauben nur wenige. Wahrscheinlich war er früher deutscher Offizier und müsste deswegen jetzt eigentlich in Kriegsgefangenschaft sein. Stattdessen aber hat er gute Beziehungen zu den russischen Soldaten und scheint seltsame Geschäfte zu machen. Aber Bernd ist von Herrn Meier fasziniert, unter anderem, weil er ihm, Poldi und Leni auf einem Nebengleis des Bahnhofs eine Draisine zeigt. Ein kleines Schienenfahrzeug, das der Benutzer selbst mit einem Griff an einer langen Stange durch Auf- und Niederdrücken in Bewegung setzen kann. Die Kinder machen einen Ausflug mit der Draisine und werden dabei prompt von russischen Soldaten beschossen. Gott sei Dank passiert ihnen nichts Ernstes. Ob Bernd bzw. Primel etwas daraus über Herrn Meier gelernt hat und ob nun endlich ein Zug kommt, mit dem er und seine Tante Carla ihre Flucht fortsetzen können, das erfahrt ihr jetzt. Ein gefährlicher Auftrag. Er klopfte nicht, er räusperte sich nicht. Auf einmal stand er im Zimmer. Der fabelhafte Herr Meier. Er sagte, habe die Ehre. Tante Carla antwortete mit einem Jesses Maria. Und Frau Pluha verschwand wie ein geölter Blitz. Nur Hundi und Bernd freuten sich. Der fabelhafte Herr Meier hatte sie also überrascht. Er wandte sich mit einer leichten Verbeugung an Tante Carla. Ich möchte nicht stören, gnädige Frau. Es handelt sich nur um eine Kleinigkeit. Erlauben Sie bitte Ihrem Neffen, mich auf einem Ausflug zu begleiten? Primel? Wer ist Primel? Er. Tante Carla wies mit dem Kinn auf Bernd, der neben ihr Schutz suchte. Meyers Wunsch war ihm nicht geheuer. Primel. Das passt. Und wohin soll der Ausflug gehen? Ins Blaue. Und zwar mit der Draisine. Und Herr Huber hat nichts dagegen? Herr Huber wird mir doch keinen Wunsch abschlagen. Primel darf also mit. Und Hundi, warf Bernd rasch ein, womit Herr Meier nicht sonderlich einverstanden schien. Denn er musterte das Tier so, als wolle er gleich nach ihm treten. Meinetwegen, sagte er nach einer Pause, wenn du ohne den Köter nicht auskommst. Hundi verstand und drängte sich zwischen Bernds Beine. Herr Meier schob Bernd vor sich her aus dem Zimmer, blieb noch einmal in der Tür stehen und sagte, ohne sich nach Tante Carla umzusehen, möglicherweise wird es etwas später. Dann machen Sie sich keine Sorgen. Bernd hörte noch, wie Tante Carla hinter der Tür Herrn Meier empört wiederholte. Keine Sorgen. Als sie die Treppe hinuntergingen, Bernd hinter Herrn Meier, kam ihm der Mann im schwarzen Anzug noch größer und mächtiger vor als sonst. Unten auf der Straße blies der fabelhafte Herr Meier pfeifend die Luft aus und legte die Hand auf Bernds Kopf. So, nun kann's losgehen. Dürfen wir wirklich mit der Draisine fahren? Herr Meier nickte. Seine schmalen Augen weiteten sich. »Jawohl, mein lieber Primel.« Es gefiel Bernd nicht, wenn Herr Meier ihn Primel nannte. Das war Tante Carla vorbehalten. Aber er bat ihn nicht, das bleiben zu lassen. Sie gingen nicht den üblichen Weg zur Draisine. Herr Meier lief Umwege durch Straßen, die Bernd nicht kannte. Manche Leute, die ihnen entgegenkamen, grüßten Herrn Meier. Andere starrten ihn an, als erschrecke sie schon allein sein Anblick. Die Draisine wartete an ihrem Platz. Bernd hatte nach dem Verbot von Herrn Huber schon mit ihr abgeschlossen. Jetzt, weil Herr Meier seine Beziehungen ausgespielt hatte, durfte er wenigstens noch einmal fahren, sausen, fliegen. »Ich bediene den Hebel.« Bei Herrn Meier durfte er nur Fahrgast sein. Das war ihm gerade recht. Er setzte sich mit dem Rücken zu ihm, schaute in die Fahrtrichtung. Hundi neben sich auf der Bank, der vor Erwartung zitterte. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung und gewann rasch an Geschwindigkeit. Herr Meier hatte viel mehr Kraft. Die Draisine war bei Bernd nicht so schnell gewesen. Vor dem Bahnhof stand Herr Huber. Mit ihm seine Frau und das elegante Fräulein Janowitz. Je näher sie kamen, umso heftiger winkten sie. Fräulein Janowitz sogar mit einem Seidenschal. Sie grüßten und nahmen zugleich schon wieder Abschied, denn Herr Meier dachte nicht daran zu bremsen. »Jenö«, rief Fräulein Janowitz. »Passen Sie auf sich auf«, flehte Frau Huber. Und Herr Huber rief, »Ich bitte Sie.« Bernd redete gegen den Fahrtwind und drehte sich nicht zu Herrn Meier um. »Ist das Ihr Vorname, Jenö?« »Einer davon.« »Und wie viele Vornamen haben Sie?« »Frag mich nicht, Primel. Du hast ja auch zwei, Bernd und Primel.« »Nein, vier.« Endlich konnte er es dem Meier mal zeigen. »Eigentlich heiße ich Bernhard Rudolf, aber das wissen nur wenige Leute. Bernd nennen mich alle und Tante Carla nennt mich Primel.« »Da siehst du's. Auch du hast nicht nur einen Namen.« »Und wie viele haben Sie?« »Wenn ich das nur wüsste, ich würde sie dir alle aufzählen. Lass mich in Frieden.« »Und warum hat der Huber gerufen, ich bitte Sie? Um was bittet er Sie?« »Der Huber«, rief nun Herr Meier, »der Huber war ein Beamter der Deutschen Reichsbahn und hat sich inzwischen wieder in einen österreichischen Eisenbahner verwandelt, was aber nichts daran ändert, dass er ein Feigling ist. Feiglinge glauben immer, wenn sie, ich bitte sie, flehen, dass sie dann für nichts mehr verantwortlich sind. Also hat der werte Herr Huber seine Verantwortung für unsere Reise abgegeben. An wen ist ihm egal, ob an mich, an dich oder an den sowjetischen Ortskommandanten?« Bernd hielt das Gesicht gegen den Wind. So könnte er noch lange reisen, ohne daran zu denken, dass er sich mit Herrn Meier auf der Draisine befand. Immer weiter, immer weiter. Manchmal führten die Schienen durch eine Senke und die Landschaft verschwand. Dann stiegen sie allmählich wieder hoch und vor ihnen lag ein Wäldchen oder, wie jetzt, ein Gehöft, umgeben von Weiden und Äckern. Nichts war ihm mehr vertraut, alles neu und fremd. Nach dem Gehöft führten die Schienen in einer weiten Kurve in einen Wald mit dichtem, dunklem Unterholz. Überall Gestrüpp, Sträucher, Mücken fielen in Schwärmen über sie her. »Gleich sind wir durch«, rief Herr Meier. Er behielt recht. Vor ihnen dehnte sich eine verdorrte, staubige Ebene aus, die, so erschien es Bernd, einen Rand hatte und abbrach. »Dort hinten liegt ein Steinbruch«, erklärte Herr Meier und ließ die Draisine ausrollen. Bernd drehte den Kopf zu ihm. »Müssen wir zurück?« Herr Meier wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn und aus dem Gesicht, atmete ein paar Mal heftig durch und schüttelte den Kopf. »Den Steinbruch da drüben kannst du noch nicht sehen, aber er ist zu ahnen. Hier hört die Welt auf.« »Was wollen wir hier?« Bernd schaute um sich. Nichts als trockenes Gras und staubige Erde, soweit der Blick reichte. »Du musst mir helfen, Primel. Ich weiß, du kannst es. Du bist ein gescheiter, mutiger Junge. Dir kann ich vertrauen. Also, du hast ja mal zugesehen, wie ich mit dem Geld in den Schuhen zur Grenze aufbrach. Das war kein übles Geschäft. Es war's. Ich muss aufhören. Zu viele, die sich ebenfalls in dieser Branche herumtreiben, sind mir auf der Spur. Und sie sind nicht besonders höflich, Primel. Bernd sah Herrn Meier prüfend von der Seite an. Er meinte es offenbar ernst. Ich muss weg aus Österreich. Dazu brauche ich auch wieder Helfer. Ich kann mir nicht alle zu Feinden machen. Bernd verstand eine Menge, aber längst nicht alles. Was Herr Meier sagte, flößte ihm sowieso Furcht ein. Warum haben Sie so viele Feinde? Es gibt alte, es gibt neue. Herr Meier griff in die Innentasche seiner schwarzen Jacke, an der selbst nach der Fahrt kein Stäubchen zu sehen war, und zog einen Brief heraus. Mit diesem Brief sage ich meinen Geschäftspartnern hinter der Grenze, dass ich Schluss mache, dass sie nicht mehr mit mir rechnen können. Herr Meier drückte ihm den Brief in die Hand und befahl: Du gehst jetzt los mit dem Brief. Unten im Steinbruch steht ein Häuschen. Dort wirst du erwartet. Übergib dem Mann das Schreiben. Auf eine Antwort brauchst du nicht zu warten. Komm einfach wieder zurück. Bernd hörte zu und sein Atem wurde kürzer. Er hatte das Gefühl, sich nicht mehr bewegen zu können. Das konnte der doch nicht von ihm verlangen. Das dürfen Sie nicht, stotterte er. Was? Mich da runterschicken. Es wird dir nichts passieren. Ich schwöre es dir. Bernd sah Herrn Meier in die Augen und begriff, dass es keinen Ausweg gab. Aber der Mann da unten kennt mich doch nicht. Das ist egal, er wird dir nichts tun. Woher wissen Sie das? Ich weiß es, antwortete Herr Meier entschieden und schubste ihn von der Draisine. Lauf, rief er. Bring die Sache hinter dich, Primel. Wie aufgezogen begann er über das struppige Gras zu rennen, Hundi hinter ihm her. Er folgte einem Trampelpfad. Die Wut wich der Verzweiflung. Er hätte heulen können. Im Laufen redete er vor sich hin. Der gemeine Kerl, der glaubt, er kann alles mit mir machen. Selber traut er sich nicht. Wahrscheinlich, weil er die Leute beschissen hat mit seinem Geld im Schuh oder mit anderen Sachen. Ich will den nie mehr sehen, nie mehr. Hundi war damit beschäftigt, einer Fährte zu folgen. Sie führte geradeaus zum Steinbruch. Sie endete auch nicht, wo er steil abfiel. Sie mündete in einen waghalsigen Schlängelweg. Bernd blieb am Rand stehen. Er atmete heftig. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn, rann ihm in die Augen und brannte. Unten am Häuschen rührte sich kein Mensch. »Hallo? Ist da jemand?« Unten bewegte sich nichts. »Hallo!« Da sprang aus dem Schutz des Häuschens ein junger Mann. Er war nur mit einer Uniformhose bekleidet. Sein Oberkörper war nackt. Er lief barfuß und schwenkte ein Gewehr. Was er rief, konnte Bernd nicht verstehen. »Wenn der mich totschießt«, ging ihm durch den Kopf, »weiß Tante Carla nicht, wo ich bin.« Er zog den Brief von Herrn Meier, der in seiner Hosentasche ziemlich gelitten hatte, heraus und hielt ihn hoch. »Den soll ich bringen«, rief er und dachte zugleich erschrocken, »vielleicht spricht er gar kein Deutsch, vielleicht versteht er mich nicht.« Und Tschechisch konnte er zu wenig. Versuchsweise rief er: »Servus!« Der junge Mann hatte das Gewehr auf den Boden gelegt und kam ihm langsam entgegen. Hundi hielt sich hinter Bernd. Er schien die Gefahr zu wittern. »Was ist? Was bringst du?« Der Mann war jetzt gut zu verstehen. Er sprach mit Akzent. Wahrscheinlich war er ein Tscheche von jenseits der Grenze. »Hier ist ein Brief von Herrn Meier.« »Vom Doktor. So, so.« Der Mann hatte sich so weit genähert, dass Bernd ihn riechen konnte, seinen Schweiß. »Komm schon!« Der Mann streckte seinen rechten Arm aus und lockte Bernd wie einen Hund. Bernd legte den Brief vor sich auf einen Stein. schaute den Mann, der sich noch in halbwegs sicherer Entfernung befand, kurz an und machte kehrt. Er stürmte den Hang hoch. Er musste es schaffen. Hundi folgte ihm und überholte ihn. Er wagte es nicht, sich umzusehen. Immerhin musste er den Mann überrascht haben, denn erst jetzt rief er: »Halt! Warte!« Wenn er schießen wollte, musste er zurück zu dem Gewehr. Als er oben ankam, warf er sich zu Boden, schloss die Augen, lauschte auf Schritte, fasste nach Hundi und lugte über den Rand. Der junge Mann drohte mit dem Gewehr. Er war nicht mehr allein. Zwei weitere Männer, ebenfalls mit Gewehren, redeten auf ihn ein. Bernd konnte ihre Stimmen hören. Sie schienen wütend zu sein. Bernd kroch so weit vom Steinbruchrand weg, dass die unten ihn nicht sehen konnten, sprang auf und rannte. »Schnell, Hundi, die kommen nach!« Er lief auf die Draisine zu, auf der Herr Meier stand und winkte. »Es sind welche hinter mir her, mit Gewehren!« Es sah aus, als ob Herr Meier auf der Plattform tanzte. Ein schwarzer Gliedermann. »Komm, komm, beeil dich! Mit diesem Burschen ist nicht zu spaßen, komm!« Herr Meier bewegte den Hebel wie toll hin und her und die Draisine rollte an. Hundi sprang mit einem irren Satz auf die Plattform. »Komm!« Die Draisine wurde schneller. Bernd rannte neben ihr her. »Komm schon!« Bernd warf sich auf die Plattform, schlug mit dem Kinn auf das Holz auf. Es schmerzte. Er lag ausgestreckt, wollte sich aufrichten. »Bleib liegen! Sie schießen!« Sie waren ihm tatsächlich gefolgt. Er schaute, die Backe gegen das warme Holz gedrückt, hinüber zum Steinbruchrand. Sie standen zu dritt, die Gewehre angelegt. Die Schüsse hörten sich an wie kurze, trockene Peitschenschläge. Herr Meier trieb die Draisine zu immer höherer Geschwindigkeit. Einmal schlug ein Kugel gegen die Steinfassung der Plattform. Bernd sah, wie die drei ihre Gewehre senkten. Die Draisine raste weiter auf ein kleines Waldstück zu. Zwischen schützenden Bäumen und Gestrüpp ging Herrn Meier die Luft aus. Er sank auf die Bank nieder, wie in Zeitlupe, sackte nach vorn, verbarg sein Gesicht in den Händen und schluchzte auf. Hundi pochte mit der Schnauze gegen Bernds Kopf. Als er sich aufrichtete, merkte er, dass Blut von seinem Kinn tropfte. »Ich blute. Sie sind schuld. Beinahe wären wir erschossen worden. Wegen Ihnen. Bloß wegen diesem beschissenen Brief und Ihrem beschissenen Geld und überhaupt, weil Sie gar nicht der Herr Meier sind, sondern...« »Sondern?« fragte Herr Meier sehr ruhig und nahm Bernd in die Arme. Bernd weinte. Er konnte nichts dagegen tun. »Lass es raus, Primel.« Er drückte die schweren, kräftigen Arme des fabelhaften Herrn Meier zur Seite. »Das war gemein«, sagte er. »Ich wusste ja überhaupt nicht, was das für Leute sind.« Herr Meier nickte zustimmend, erklärte jedoch nichts. »Ich möchte nach Hause.« Herr Meier lächelte. »Nach Hause?« »Ja, zu Tante Carla.« »Es ist besser, du erzählst ihr nichts von unserem Abenteuer.« »Doch, ich will nicht lügen wie sie.« Herr Meier stand auf, fasste nach der Treibstange und setzte sie in Bewegung. Als sie am Bahnhof vorüberfuhren, sprang Bernd von der Plattform. Hundi folgte ihm. Herr Meier versuchte, die Draisine zu bremsen. »Auf bald, Primel«, rief er. Bernd schaute sich nicht nach ihm um. »Nie wieder! Nie wieder!« Nichts passiert. Tante Carla sprang, als er die Tür vorsichtig aufzog, vom Stuhl hoch. »Ich bin fast umgekommen vor Angst. Weißt du, wie spät es ist?« »Gleich 10 Uhr. Seit 7 Stunden fährst du mit einem Verbrecher, einem Wahnsinnigen, einem Menschen, den ich nicht kenne, auf einer Draisine in der Gegend herum. Ich hätte es nie erlauben dürfen. Ich habe es ja auch nicht erlaubt. Der Kerl hat mich einfach überrumpelt.« Bernd hörte mit gesenktem Kopf zu und fürchtete, sie könnte anhalten und ihm eine runterhauen. Hundi kratzte an der Tür. Er war draußen geblieben, wahrscheinlich, weil er Tante Carlas Zorn gewittert hatte. Jetzt jedoch wollte er ihm beistehen. Bernd griff hinter sich nach der Klinke und zog die Tür um einen Spalt auf, worauf Hundi ins Zimmer schoss und Tante Carla in den Weg. Beinahe wäre sie über ihn gestürzt. Sie unterbrach ihren Lauf und musterte Hundi mit Blicken, die eigentlich Bernd galten. Hundi musste stellvertretend für Bernd leiden. Sie trat nach ihm. Auch noch dieser unausstehliche Köter, dieser unnötige Mitesser, dieses stinkende Bündel Fell. Hundi verzog sich unters Bett. »Lass ihn!« Bernd rutschte gegen die Tür gelehnt langsam in die Hocke. Die abenteuerliche Reise mit dem fabelhaften Herrn Meier begann zu wirken. Er schlang die Arme um die Knie und zitterte am ganzen Leib. »Jesus Maria Primel, was ist mit dir? Da rege ich mich auf über dich und merke überhaupt nicht, wie elend es dir geht. Sicher ist an allem dieser Herr Meier schuld.« Genau das wollte er nicht hören. Er zog die Knie noch fester an sich, legte den Kopf auf die Arme und versuchte, gegen das Zittern anzukämpfen. Doch es kam von tief innen und wurde immer stärker. »Ich glaube, ich friere.« Tante Carla drückte ihre Stirn gegen die seine. »Bei der Hitze, Primel, das ist unmöglich. Was ist passiert? Komm, setz dich an den Tisch. Ich koche dir einen Tee und streich dir ein Brot und danach gehst du sofort schlafen.« Er döste, schlotterte, beobachtete Tante Carla, wie sie alles auf einmal tat, Teewasser aufsetzen, Brot streichen, die Betten zurechtmachen. »Die haben auf uns geschossen.« Tante Carla, die eben Tee eingoss, fuhr zu ihm herum. »Schon wieder die Russen?« »Russen waren das keine«, dachte er. »Vielleicht Tschechen, aber es konnten auch Leute von hier gewesen sein. Das waren keine Russen, die hatten keine Uniform an.« »Banditen«, sage ich. »Natürlich müssen es Banditen gewesen sein. Dieser Herr Meier war wahrscheinlich ihr Anführer.« Bernd setzte sich an den Tisch. Tante Carlas Behauptung ärgerte ihn. »Wenn er ihr Anführer wäre, würden sie doch nie auf ihn schießen.« Sie dachte nicht daran nachzugeben. Allein der Gedanke an Herrn Meier machte sie zornig. »Iss endlich und trink«, sagte sie unwirsch. Er biss ins Brot, kaute und sagte mit vollem Mund, »Du bist prima.« Tante Carla schaute ihn verblüfft an und setzte sich ihm gegenüber. »Was heißt das?« »Eben hättest du mich noch in der Luft zerreißen können wegen deinem Herrn Meier.« »Er ist nicht mein Herr Meier.« »Na, als du heute mit ihm losgezogen bist, hat es noch so ausgesehen.« Er kaute, schwieg. Sie hatte ja recht. Herr Meier hatte eine merkwürdige Anziehungskraft. Er war geheimnisvoll, doch auch lustig und ein großer Spieler. Kein anderer Erwachsener hätte sich so mit ihm beschäftigt, wäre mit ihm Draisine gefahren. Heute aber hatte er ihn schwer reingelegt und als Briefträger missbraucht. »Solche Leute wie Meier, Primel, sind Gespenster. Sie kommen aus dem Krieg und niemand weiß, was sie da angestellt haben und wer sie gewesen sind. Vielleicht ein Offizier, vielleicht ein SS-Mann, vielleicht ein Russe, der gegen die Sowjetrussen kämpfte auf deutscher Seite, vielleicht ein Spion. Und jetzt spielen sie irgendeine Rolle und schlagen sich durch. Vorher waren sie mächtig und jetzt sind sie schlau. Menschen sind ihnen egal. Freunde haben sie keine. Was wollte er von dir?« »Primel, ich habe einen Brief an Männer in einem Steinbruch bringen müssen. Ein Entschuldigungsbrief oder so ähnlich.« »Also hör mal, bei wem muss sich der Herr Meier denn schon entschuldigen?« »Er hat mir gesagt, er will mit denen keine Geschäfte mehr machen.« Tante Carla pfiff zwischen den Lippen. »Da muss ihm schon Feuer unterm Arsch brennen.« »So etwas soll ich nicht sagen, sagst du immer.« »Bei Herrn Meier fällt mir nichts Besseres ein.« »Und die verlausten, elenden Kerle haben geschossen? Auf ihn? Auf dich?« »Ja.« »Und es ist nichts passiert?« »Nein.« Abreise, einmal anders. Am nächsten Morgen setzte sich die Aufregung fort. Nur anders. Endlich rührt sich was. jubelte Tante Carla und scheuchte ihn aus dem Bett. Bis er erfuhr, was sich rührte, verging allerdings viel Zeit. Ihre Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Vielleicht mussten alle Flüchtlinge in ein Haus ziehen. Vielleicht hatten die Österreicher und die Tschechen ihre Grenzen verlegt. Vielleicht wurde die Eisenbahn durch einen Omnibus ersetzt. Vielleicht war der fabelhafte Herr Meier Bürgermeister von La geworden. »Was sitzt du hier herum wie bestellt und nicht abgeholt? Du könntest anfangen zu packen.« »Was packen? Deine Sachen! Mein Gott, bist du schwer von Begriff!« »Aber warum? Es geht endlich los, Primel! Heute Nachmittag kommt ein Zug. Der Huber schwört, es sei die Wahrheit. Um Mittag herum sollen wir am Bahnhof sein.« Jetzt war alles zu Ende. »Und Leni? Und die Draisine?« »Wirklich? Heute? Was ist los mit dir, Primel?« Tante Carla setzte sich neben ihn, nahm sein Kind zwischen ihre Finger. »Wir haben zu lange warten müssen und sind hier ein wenig verkommen. Sobald wir das Kaff verlassen haben, ist der Krieg für uns endgültig zu Ende. Und wir fahren nach Wien?« Tante Carla leerte den Schrank und legte die Koffer geöffnet in die Mitte der Stube. »Selbstverständlich. Und wenn der Zug nicht nach Wien fährt, dann steigen wir um. Und wenn kein Zug kommt?« »Du hast eine schreckliche Fantasie, Primel. Auf alle Fälle werden wir hier nicht mehr warten. Wir werden zusehen, dass uns ein Auto mitnimmt, ein Pferdefuhrwerk, oder wir werden zu Fuß gehen bis zum nächsten Bahnhof. Nein, hier werden wir keinen Augenblick länger warten.« Tante Carla hatte zum ersten Mal seit ihrer Ankunft wieder ihren Reiseanzug an. Grau, aus grobem, schwerem Stoff. Salz und Pfeffer, nannte sie das Muster. »Hundi muss mal. Kann ich mit ihm runter?« Tante Carla häufelte Wäsche, Hemden, Socken, Hosen, Jacken, Röcke neben den Koffern. »Wenn du nicht zur rechten Zeit da bist, Primel, hast du mich gesehen. Und den Zug. Mir ist egal, wie du dann zurechtkommst. Der Hund bleibt übrigens hier, bei Frau Pluha.« Das sah er ein. Trotzdem tat ihm der Gedanke weh, sich von Hundi verabschieden zu müssen. Unentschlossen schaute er die Straße hinauf und hinunter. Auf Leni und Poldi zu warten hatte keinen Sinn, sie saßen noch in der Schule. Er entschloss sich, zum Bahnhof zu gehen. Schon von Weitem sah er eine Gruppe von Menschen mit viel Gepäck und natürlich Herrn Huber, der eben eine Rede hielt oder Anweisungen gab. »Der Zug ist mir bestätigt worden«, hörte er Herrn Huber. »Er hat sogar eine Laufnummer.« »Aber trotzdem wissen Sie seine Ankunft nicht genau«, warf ihm eine der wartenden Frauen vor. Und ein jüngerer Mann, den Bernd noch nicht kannte, fügte bissig hinzu: »Das wird schon noch ein paar Friedensjahre dauern, bis die einen ordentlichen Fahrplan zustande gebracht haben.« Der Mann grinste und sein mageres Gesicht legte sich in Falten. Er trug nur Hemd und Hose und saß auf einem dicken Seesack. Bernd fiel Tante Carlas Warnung ein, dass Männer unter 60, die sich unter Flüchtlinge mischen, mit Vorsicht zu genießen seien. Oft hätten sie die Namen gewechselt und wüssten nicht mehr, wer sie gewesen sind. Der schien so einer zu sein. Andererseits gefiel es Bernd, wie er lachte. Und er sah überhaupt nicht gemein aus. Sollte er mitreisen, würde sich Tante Carla ihn schon vornehmen. Bernd hatte sich auf einen fremden Koffer gesetzt, schaute zu und doch nicht, hörte zu und doch nicht. Wie so oft auf der Flucht zog er sich in sich selbst zurück, blieb wachsam, nahm aber nicht teil an dem, was geschah. Dieses Mal kam noch ein Gefühl von Mutlosigkeit dazu. Vielleicht war der tiefgraue Himmel daran schuld. Wahrscheinlich würde nie mehr alles in Ordnung kommen. Im Krieg waren die Menschen anders geworden, vor allem danach. Er sprang auf. Es blieb ihm noch etwas Zeit. »Ich gehe noch mal«, sagte er zu Herrn Huber. »Wenn Tante Carla kommt, ich sag ihr Bescheid«, sagte Herr Huber. »Schaust du noch einmal nach der Draisine?« Das hatte er nicht vorgehabt. Herr Huber hatte ihn auf die Spur gesetzt. Er hüpfte über die Koffer und Huber rief ihm nach: »Fahren kannst du sie nicht. Ich hab sie blockiert.« Mit jedem Schritt fühlte er sich freier. Er hörte auf zu rennen, schlenderte. Diesen Pfad kannte er gut. Mit der offenen Hand strich er über das hohe Gras. Er sehnte sich nach Leni, hörte ihr glucksendes Lachen und roch ihre Haut. Wahrscheinlich erfuhr sie zu spät, dass er abgereist war. Insgeheim hoffte er auch, den fabelhaften Herrn Meier zu treffen. Er hatte ihn bewundert, sogar ein bisschen gemocht. Gefürchtet aber auch. Die Draisine stand an ihrem Ort. Huber hatte tatsächlich Bremsblöcke an die Schienen geschraubt. Bernd sprang auf die Plattform. Prüfend drückte er gegen den Hebel. Das Gefährt rührte sich nicht, stand wie festgeschweißt. Ein gefangener Traum. Ein Traum, der zu diesem Ort gehörte, wie der fabelhafte Herr Meier. Nun hatte sowieso alles ein Ende. Bald würden sie abreisen. Es blieb ihm gar nicht mehr viel Zeit. Doch noch genug, um in den Wald hineinzulaufen, in dem er Herrn Meier getroffen hatte, wie er sich damals die Schuhe mit Geldscheinen füllte. Keine Menschenstimmen, keine lauten Geräusche waren zu hören, nur ein paar Vogelstimmen. Ab und zu knackte ein Ast unter seinem Schritt. Bald würde er umkehren müssen. Neben der Hütte mit eingestürztem Dach entdeckte er im Farn einen schwarzen Buckel, etwas Fremdes. Er dachte an die Gräber der Vlasov-Soldaten, an den Fuß, der aus der Erde geragt hatte. Er kniff die Augen zusammen, sah zu dem schwarzen Haufen hinüber, trat ein paar Schritte näher, um mehr zu sehen. Schillernde Fliegen hoben sich wie ein Schild von dem Gegenstand. Und es roch entsetzlich. Süß und klebrig. Der Gestank würgte ihn. Er lag auf dem Bauch. Riesig. Ein gestürztes Ungetüm in seinem schwarzen Anzug. Es konnte nur der fabelhafte Herr Meier sein, auch wenn sein Gesicht sich in den Waldboden drückte. Bernd entdeckte in der Jacke im Rücken ein blutiges Loch. Die Schuhe waren Herrn Meier geklaut worden, seine feinen schwarzen Schuhe. Sie hatten ihn also erwischt und erschossen. Er trat zurück und ließ den Toten dabei nicht aus den Augen. Plötzlich kam ihm das Frühstück hoch, er krümmte sich und erbrach sich. Eine Weile stand er gebeugt, die Arme vor der Brust gekreuzt. Dann wischte er sich die Lippen ab, machte Kehrt, rannte los, ohne auf den Weg zu achten. Durch das kleine Waldstück, das ihm vertraut gewesen war und das sich nun in einen verbotenen Ort verwandelt hatte. Tante Carla belud vor dem Haus zusammen mit Frau Pluha und Frau Trübner aus dem Küchenkeller einen Leiterwagen mit dem Gepäck. Bernd schlich sich ins Haus, ohne dass sie ihn bemerkten. Seine Lippen schmeckten noch immer säuerlich nach Erbrochenem. Er lief zu dem kleinen Wasserbecken im Flur und hielt sein Gesicht unter den Wasserstrahl. Eine Hand legte sich auf seinen Rücken. »Da bist du ja. Also kann ich mir jede Aufregung ersparen.« Er schüttelte noch unterm Wasser den Kopf, schloss die Augen, drehte sich um, warf sich Tante Carla an die Brust, umklammerte sie und begann zu weinen. Tante Carla murmelte erschrocken. »No, no, Primel!« und schloss ihn fester in die Arme. »Ich hab...« »Was hast du?« »Der Herr Meier liegt tot im Wald.« »Ach, du grüne Neune!« Sie streichelte ihm den Rücken. »Ob es so kommen musste, kann ich dir nicht sagen. Geahnt habe ich's. Denn dein Herr Meier war der Letzte unter uns, der noch immer auf seine Weise Krieg führte, vielleicht Krieg führen musste. Er ist nie im Frieden angekommen. Er wollte es wohl auch nicht, weil er nicht mehr der sein wollte, der er vorher gewesen war. Also spielte er eine Rolle, die Buben wie dir gefiel. Er war vogelfrei.« Sie ließ ihn los, zog aus der Jacke ein Taschentuch und trocknete sein Gesicht. Sie tat es ohne Spott, sehr ernst und liebevoll. Dazu sagte sie: »Du wirst dieses Bild dein Leben lang nicht vergessen, Primel. Irgendwann wirst du dir sagen, es war der Tag, an dem der Krieg wirklich endete.« Frau Pluha und Frau Trübner riefen zweistimmig die Treppe hoch: »Es ist Zeit!« »Red nichts von Herrn Meier, Primel. Behalt die Geschichte für dich. Nimm sie mit.« »Warum? Sie werden ihn doch finden.« Du bist dann schon fort und hast nichts damit zu tun. Die aufgeregten Frauen ließen ihm keine Zeit nachzudenken. Er lief neben und hinter ihnen her, Frau Pluha und Tante Carla lösten sich ab, den Leiterwagen zu ziehen, Frau Trübner passte auf, dass nichts runterfiel. Es hatten sich viel weniger Leute versammelt, als sie erwarteten. Frauen mit Kindern, dazu der schweigsame junge Mann. Anscheinend haben sich in der letzten Zeit viele Leute auf eigene Faust auf und davon gemacht, stellte Frau Pluha fest, die stramm und schnurgerade den Wagen bis nahe ans Gleis zog. Als der erste fahrplanmäßige Zug nach Kriegsende, der ganze Stolz des Stationsvorstehers Huber, sich mit mehreren kurzen Pfiffen ankündigte, jedoch noch nicht zu sehen war, tauchte endlich Hundi auf. Er sprang an Bernd hoch, immerfort, jaulte. Und Frau Pluha, die das Spektakel beobachtete, seufzte, das wird eine Tragödie mit dem Tier. Der erste fahrplanmäßige Zug bestand ausschließlich aus einer Lokomotive. Die Wagen schienen unterwegs verloren gegangen zu sein. Sie hatten sich in nichts aufgelöst, samt Fahrgästen und Personal. Schwer stampfend und dampfend hielt die Lokomotive an und lärmte so, dass die Seufzer und Schreie der Enttäuschten schlichtweg untergingen. Herr Huber nahm die Uniformmütze vom Kopf und steckte das Signal in die Hosentasche. Er hatte sichtlich die Fassung verloren. Aus dem Führerhaus beugten sich zwei Männer mit rußverschmierten Gesichtern und musterten lachend die Wartenden. »Ja, ja«, sagte der eine. »Ein ordentlicher Zug sind wir einmal gewesen«, sagte der andere. »Beschlagnahmt sind die Wagen worden. Von den Russen.« Herr Huber rannte in sein Büro. Man hörte ihn durchs offene Fenster telefonieren, natürlich mit einer höheren Stelle. »Ist mit einem Ersatz zu rechnen?«, fragte er und gab sich mit brechender Stimme selber die Antwort. »Also nicht.« Ganz und gar ratlos fragte er noch nach. »Ja, wie soll ich denn nun vorgehen? Hier warten seit gut 3 Wochen Leute.« Er lauschte in den Hörer, sah durchs Fenster auf die Frauen und Kinder, die mucksmäuschenstill zuhörten. »Natürlich, als Ausnahme«, sagte er und straffte sich. »Ich werde es mit dem verantwortlichen Lokführer besprechen. Habe die Ehre.« Der Lokführer und sein Heizer kletterten von ihrem Ungetüm. Die Menge gab ihnen den Weg frei bis zum Huber, der nicht dazu kam, sie zu begrüßen oder sie über den Telefonanruf zu unterrichten, denn der Lokführer erklärte, sie seien am Verhungern. Ihre Mägen hingen ihnen bis zum Knie. Nirgendwo habe man Erbarmen mit ihnen gehabt, ihnen eine Suppe, ein Brot gereicht. Nur die Wagen habe man ihnen genommen, was eine Schweinerei ohnegleichen sei. Aber jetzt müssten sie erst einmal etwas zu futtern bekommen, sonst brächen sie zusammen. Das mussten sie nicht. Frau Huber rief aus dem Fenster, ihre Backen glühten rot. »Ich wärme schon eine kräftige Suppe für euch auf«, rief sie. »Kommt's!« Herr Huber ging die flinke Hilfsbereitschaft seiner Frau gegen die Ordnung der Bahn und des Fahrplans. »Für wie lang ist euch der Aufenthalt gestattet?«, fragte er die beiden. »Das ist uns wurscht, weil wir kein vollständiger Zug mehr sind, sondern nur noch eine Lok.« Tante Carla und ihre Freundinnen zogen sich auf die Bank zurück. Den Leiterwagen mit dem Gepäck ließen sie für alle Fälle nahe bei der Lokomotive stehen. Bernd kam allmählich wieder zu sich. »Kann ich nicht noch ein bisschen rumlaufen?« »Nein, das kannst du nicht.« Er nickte wortlos, setzte sich an den Rand der Böschung, zog Grashalme zwischen den Fingern durch und kämpfte gegen den Druck auf seiner Brust, gegen die Tränen. Plötzlich saß er zwischen ihnen. Sie hatten sich angeschlichen, Leni und Poldi. Sie hatten es doch noch geschafft. »Von der Schule, über daheim, bis hierher«, sagte Poldi außer Atem. Leni zog das Kleid über die Knie. »Vielleicht müsst ihr jetzt bleiben, weil mit der Lokomotive allein niemand verreisen.« »Ich weiß es nicht.« »Ich fänd's prima«, sagte sie. »Ich auch«, sagte Poldi. »Du könntest mit uns in die Schule gehen und eine richtige Wohnung würdet ihr bestimmt auch finden.« »Bei uns«, sagte Leni und fügte eine Spur leiser hinzu, »wenn der Papa es erlaubt.« Sie fasste nach seiner Hand. Er zog sie zurück. Er mochte Leni, aber er wollte nicht bleiben. Der fabelhafte Herr Meier, der tot im Wald lag, vertrieb ihn endgültig. Leni und Poldi waren hier zu Hause. Er und Tante Carla hatten sich hier nur notgedrungen aufgehalten, weil keine Züge fuhren. »Hier bei uns ist es doch schön«, sagte Poldi. »Ich möchte nirgendwo anders sein.« In Brünn ist's genauso schön gewesen. Noch schöner. Bernd zog die Beine an und legte das Kinn auf die Knie. Wenn er jetzt redete, spürte er jedes Wort. »Aber hier ist nicht Brünn.« »Ja«, sagte Leni leise. Er war nicht so sicher, ob sie ihn verstanden hatte. »Jetzt passiert was!« Poldi sprang auf. Leni fasste noch einmal nach Bernds Hand und er drückte dieses Mal fest zu. Herr Huber war mit dem Lokführer und dem Heizer vor dem Bahnhof getreten und hob den Arm. »Hört einmal her! Wir haben einen Entschluss gefasst, gegen die Regeln. Ihr könnt ja nicht ewig warten«, erklärte Herr Huber. »Ich bitte die Mütter, ihre Kinder zu sich zu nehmen. Das hat einen Grund, den ihr gleich erfahrt. Bitte keine Unruhe.« Die Frauen riefen nach den Kindern, haschten nach ihnen, drückten sie an sich. Auch Bernd lehnte sich an Tante Carla. »Nun wird's ernst«, sagte sie. »Ein paar von euch können auf dem Tender der Lok mitfahren, oben auf den Kohlen. Die werden während der Fahrt natürlich ständig weniger, das ist klar. Da dies aber nicht ungefährlich ist und der Lokführer die Verantwortung trägt, haben wir festgelegt, dass Mütter mit Kindern unter 12 hierbleiben müssen.« Die letzten Sätze hatte Herr Huber beinahe geflüstert. Er wusste, was geschehen würde. Frauen kreischten, bedrängten ihn, redeten auf ihn ein. »Du bist älter als 12«, murmelte Tante Carla. »Wir müssen nicht mal mogeln.« Der Lokführer machte gemeinsam mit dem Heizer kurzen Prozess. Sie bestimmten die Fahrgäste. Dem jungen Mann erklärte er kurz angebunden, wenn er mitkommen wolle, müsse er arbeiten, dem Heizer helfen. Der ließ sich nicht zweimal bitten. Leni umarmte Bernd. »Jetzt muss ich dir ein Bussi geben.« Danach schlossen ihn die Frauen in die Arme, sodass ihm die Luft ausging. Sie kletterten nacheinander die schmale Eisenleiter am Tender hoch. Hundi bellte zweimal kurz und trocken. Am Ende saßen 6 Frauen und 4 Kinder am Rand des Kohlenbergs, der unten vor einer Klappe, die der Heizer aufzog, zusammenlief. Die Frauen und Kinder, die nicht mitfahren durften, standen verloren in einer Gruppe für sich. Herr Huber hob das Signal. Pfiff! Sie fuhren. Der Heizer und sein neuer Assistent schaufelten um die Wette und füllten den Kessel mit Kohlen. Immer wieder rutschten sie ab. »Ihr müsst die Kinder halten«, rief der Heizer. »Es ist ein bissel wie vor dem Höllenfeuer«, sagte eine Frau, lachte und wischte sich den Kohlenstaub übers Gesicht. »Es fragt sich bloß, wofür wir zu büßen haben.« Tante Carla zog Bernd wieder zu sich hinauf. »Wir werden uns einen Tag lang waschen müssen«, sagte ein Mädchen. »Dafür sind wir heute Abend, falls der Lokführer nicht geschwindelt hat, in Krems. Und wenn die Kohle reicht.« Die Lokomotive brachte ihre ungewöhnliche Ladung ans Ziel, nach Krems. Am Ende standen sie wie bestellt und nicht abgeholt auf dem Bahnsteig, lauter schwarze Kohlenklaus. »So nimmt uns kein ordentlicher Zug mit. Bestenfalls wieder eine Lok.« Der Bahnhof war dunkel und menschenleer. »Kommt schon!« Die Kinder und Frauen folgten den beiden Eisenbahnern quer über die Bahnsteige und Gleise bis zu einer Baracke, in der sich ein großer Waschraum befand. »Wie neu!« fand sich Tante Carla danach und beschloss, sich erst einmal zu erkundigen, wann ein Zug nach Wien oder wenigstens in Richtung Wien fährt. »Jetzt kann uns niemand und nichts mehr aufhalten. Prima.« Thank you. Und weiter? Sie kamen an. So wie Tante Carla es sich vorgenommen hatte. In Wien. Die letzte Strecke fuhren sie sogar in einem fahrplanmäßigen Zug. Mit dem Warten hatte es ein Ende. Sie fanden eine Wohnung, Tante Carla einen Freund, mit dem Bernd sich einverstanden erklärte. Er ging wieder zur Schule, nach fast einem Jahr Pause und musste eine Menge nachholen. Wie viele andere waren sie zuerst Flüchtlinge, Jahre später Neubürger und schließlich Mitbürger. Bis heute träumt Bernd, der inzwischen selber Kinder hat, vom fabelhaften Herrn Meier. Er spricht im Traum kein Wort, ist aber auch nie tot. Das war der dritte und letzte Teil der Reise gegen den Wind mit Ulrich Mühe, eine Hörfassung von Karin Lorenz, die auch auf CD erschienen ist, nach dem gleichnamigen Buch von Peter Hertling. Und über den Autor Peter Hertling erfahrt ihr gleich noch mehr. Dass Peter Hertling in Reise gegen den Wind so gut von der Zeit erzählen kann, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, das liegt unter anderem daran, dass er wie der Held seiner Geschichte Kriegsende und Flucht selbst als Zwölfjähriger erlebt hat. Er hat aber noch viel mehr zu erzählen in ganz vielen Büchern für Kinder und für Erwachsene. Kakadu-Reporterin Silvia Schwab hat Peter Hertling für euch besucht. Die meisten Schriftsteller schreiben entweder Bücher für Erwachsene oder für Kinder. Es gibt nur ganz wenige, die beides können. Einer von denen, die bei dieser Einteilung nicht mitmachen, ist Peter Hertling. Er schreibt seit über 30 Jahren für Kinder und Erwachsene und hat für seine Bücher schon viele Preise bekommen. Inzwischen gibt es sogar einen Preis, der nach ihm benannt wurde, den Peter-Hertling-Preis für Kinderliteratur. Peter Hertling ist heute 71 Jahre alt, hat 4 Kinder und inzwischen 4,5 Enkelkinder. Eines ist gerade unterwegs. Wie er dazu kam, Kinderbücher zu schreiben? Als meine Kinder anfingen zu lesen, hatte ich schon eine Menge Bücher geschrieben, aber nur für Erwachsene. Und habe auch nie daran gedacht, für Kinder zu schreiben. Dann war ich aber neugierig und habe gelesen, was meine Kinder so nach Hause brachten an Büchern. Auch Comics, ich habe alles mitgelesen. Und manche Bücher haben mich fürchterlich geärgert. Da gibt es so Bücher für Mädchen, da kommen immer Ponys vor. So viele Ponys gibt es gar nicht auf der Erde, wie es in den Büchern gibt. Oder es gibt Bücher, die spielen immer in Internaten. Ich kenne kaum Kinder, die in Internaten sind, aber in Büchern sind die immer da. Und ich dachte mir, warum erzählen Bücher nicht von Kindern, so wie ich sie kenne? Von Kindern, die in die Schule gehen, die Krach oder Spaß miteinander haben, die umziehen müssen oder deren Eltern sich trennen. Von richtigen Kindern eben mit ihren richtigen Problemen. Damals, als Peter Hertling sich die Bücher seiner Kinder anschaute, gab es nur wenige solcher Alltagsgeschichten. Und so beschloss er, selbst welche zu schreiben. Doch schon bald merkte er, dass das gar nicht so einfach ist. Da haben mir meine Kinder geholfen. Ich saß da eines Tages mal da und musste eine Rede schreiben über Kinder und Bücher. Ärgerte mich, dass mir wenig einfiel. Und da kam mein Ältester, der Fabian, der war damals 7 oder 8, kam und sagte, sag mal, was hast du denn, warum schimpfst du denn so mit dir? Und ich sagte ihm, weißt du, Fabian, ich soll hier über Kinder und Bücher schreiben. Und mir fällt nichts ein. Da hat er einen Satz gesagt, den habe ich bis heute nicht vergessen. Einen ganz einfachen Satz, aber einen tollen Satz. Erzähl doch einfach von uns.